Riesenbachstraße, Dienstag, morgens. Die Sonne steht hoch im Westen und die Riesenbachstraße ist fast überhaupt nicht belebt. Nur ganz wenige Cafés öffnen gerade. Und an meiner Zelle habe ich ein neues Zeichen entdeckt. Hier steht Hashtag und Hate Racism. Nazis, Faschisten, Antisemiten und Sexisten gemeinsam bekämpfen. Und gleichzeitig ist meine Zelle videoüberwacht. Also ich bin nicht nur vor Regen geschützt, sondern auch vor Zugriffen oder auf jeden Fall unter Beobachtung.